unendlich großer Gott, ach, wende dich zu uns, zu dem erwählten Geschlechte und zum Gebiete deiner Knechte. Ach, lass vor dich durch ein inbrünstig singen, dir Lippenopfer bringen. Wir weihen unsere Brust dir offenbar zum Dankaltar. Du, dem kein Haus, kein Tempel fasst, da du kein Ziel noch Grenze hast, lass dir dies Haus gefällig sein. Es sei dein Angesicht ein wahrer Gnadenstuhl, ein Freund.